1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. 1:33 Uhr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch kostenfrei unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Willi. Und Willi ist 45. Hallo Willi. Ja, hallo Domian. Hallo Willi, um was geht's? Ja, das Thema Nummer 1 in München und Umgebung, die Ermordung des 50-jährigen Geschäftsmannes in München-Solln, die wo am Samstag stattgefunden hat, am helligsten Tag, muss man sagen. Und ich glaube um 16 Uhr, ne? Diesem Mann geholfen. Und keiner hat diesem Mann geholfen. Ich finde es für unsere Gesellschaft und für unser Land, dass man so schön sagt, Einigkeit und Recht und Freiheit, finde ich es ein Armutszeugnis, dass erstens mal diesem Mann keiner geholfen hat. Es sind auf diesem Bahnsteig 15 Menschen gewesen, die ihm helfen hätten können. Ja. Das ist das Erste. Ja. Und das Zweite, man kann sich als Ministerin leicht hinstellen und sagen, die Strafen sind zu niedrig. Mit Strafen, Videoüberwachung, was auch immer, wird dieser Mann nicht mehr lebendig. Da hast du völlig recht. Und das ist eine erschütternde Tat, die natürlich durch ganz Deutschland ging. Und alle Zeitungen haben ja darüber berichtet, im Fernsehen, im Radio ebenso. Der Mann hat helfen wollen und ist dann zusammengeprügelt worden von zwei Jugendlichen, 17, 18 glaube ich ungefähr. Ja. Und ist dann an den Folgen dieser Verprügelung gestorben. Ja, 22 schwere Verletzungen sind es gewesen. Genau, der Mann war 50 Jahre alt, Manager vom Beruf. Ja. Und hat Zivilcourage gezeigt, weil er den anderen jungen Leuten, den Kindern, es waren fast noch Kinder, helfen wollte. Und jetzt hat er das mit seinem Leben bezahlt. Dass solche Dinge passieren ja leider Gottes immer und immer wieder. Und ich kann dir auch nur sagen, dass ich auch fassungslos bin, dass da niemand dazwischen geht. Ja. Aber vor allen Dingen am helllichten Tag, und wenn auch noch so viele da waren, dann waren die anderen, die Schweigenden, ja in der Überzahl. Die hätten ja diese beiden Halbstarken, die leider Gottes keine Halbstarken waren, aber gut irgendwie bewältigen können, in irgendeiner Weise, bis die Polizei gekommen wäre. Ja, das ist klar, aber ich sehe es immer so, die Medaille hat zwei Seiten. Es sind Kinder oder Jugendliche, egal wie man es nennt. Für diese Jugendlichen haben auch in den Erziehungsjahren die Eltern die Verantwortung. Man kann das Problem nicht immer bloß auf Schule oder sonst irgendwas abschieben. Früher hat es immer so schön geheißen an den Baustellen, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich sehe es so, wenn ich zum Beispiel in meiner Ortschaft, wo ich hier wohne, um 2 Uhr oder um 3 Uhr in der Früh sturzbesoffen von der Polizei in mein Elternhaus abgeliefert worden wäre, dann hätten meine Eltern reagiert und da wäre aber der Bär am Tanzen gewesen. Und heutzutage müssen sich Polizeibeamte von Jugendlichen beleidigen lassen und die Polizeibeamten kriegen in diesen Elternhäusern nachher noch zu hören, wieso bringen sie unser Kind schon nach Hause. Ja. Da sieht man, dass in unserer Gesellschaft was nicht mehr funktioniert. Wie sollte oder wie könnte man das lösen? Ich meine, es gibt immer Elternhäuser, in denen Erziehung klappt und in denen es nicht klappt. Und wenn Erziehung nicht klappt oder wenn ich merke, dass mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter oder was auch immer ich Bedenken habe, dass da irgendwas nicht klar läuft, dann muss ich mir als Eltern halt Hilfe holen. Ja. Das ist schlicht und einfach. Ja. Das ist das einzige Rezept, was hilft. Mehr Strafen oder mehr Videoüberwachung halten diese Jugendlichen mit Sicherheit nicht ab. Ja, sehe ich auch so. Dennoch finde ich, dass eine harte Strafe in so einem Fall absolut gerechtfertigt ist. Ja. Vor allen Dingen auch, um diese Leute relativ lange aus unserer Gesellschaft herauszuziehen. Diese Strafen müssen aber auch begleitet werden mit ordentlicher Therapie und mit einem sehr ordentlichen Rückführungsprogramm in unsere Gesellschaft. Und was die Videoüberwachung anbelangt, will ich dir sagen, Willi, Ich fühle mich wohler auf einem Bahnsteig, wo eine Videoüberwachung ist, als da, wo keine ist. Dass man da nicht jedes Verbrechen verhindern kann, ist schon klar. Ja. Aber manch einen Täter hat man zumindest so gefasst im Nachhinein. Also ich kann über diese ganze Krakelerei von wegen Privatsphäre und, naja, Privatsphäre sagt man nicht, Überwachungsstaat, kann ich nichts mit anfangen. Wenn ich raus auf die Straße gehe und da hängt eine Kamera auf der Straße, ist mir das völlig wurscht. Ich habe nichts zu verbergen, also kann die Kamera mich auch filmen. Das wirst du sicher auch so sehen. Das sehe ich genauso, ja. Aber wie gesagt, was hätte diesem Mann im Endeffekt mehr geholfen? Natürlich, du hast recht. Letztendlich sind es alles hilflose Statements, die wir von uns geben, weil wir alle so erschüttert sind. Es ist nicht mal ein halbes Jahr her, da war Winnenden. Ja. Ist leider fast schon wieder in Vergessenheit geraten, was da Schreckliches passiert ist. Und immer wieder passieren solche Sachen und man ist fassungslos und sagt, wie kann das sein? Wie kann es mitten in Deutschland so zugehen? Ja, und ich finde es auch ein absolutes Armutszeugnis, wenn man von unserer Politik jetzt halt im Nachhinein hergeht und sagt, wir verleihen diesem Mann im Nachhinein das Bundesverdienstkreuz. Das spiegelt doch in meinen Augen nichts anderes wieder wie das schlechte Gewissen bestimmter Politiker. Ja. Ich meine, dass dieser Mann Zivilcourage bewiesen hat und etwas bewiesen hat, was wir in unserer Gesellschaft dringend brauchen, sieht jeder. Aber ich glaube nicht, dass es diesen Mann in irgendeiner Form wert, okay, aber es macht ihn nicht mehr lebendig. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, von wem der Vorschlag kam mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich will ja sagen, ich finde es zumindest als Anerkennung auch den Angehörigen gegenüber, fände ich das eigentlich schon eine gute Geste. Das macht den Mann nicht lebendig, da hast du völlig recht, aber eigentlich wäre es eine Geste, die von Seiten des Staates sicherlich angebracht wäre, sagen wir es mal so. Aber letztendlich sind wir fassungslos. Ja. Wir sind fassungslos. Es ist ein großes gesellschaftliches Problem, was im Elternhaus beginnt, in den Schulen sich fortsetzt, was mit Werten zu tun hat, was mit Orientierung auch zu tun hat für junge Leute. Also ein riesen Ding ist das. Ja, aber ich meine, soziale Erziehung oder soziale Kompetenz, ich meine, ich bin in einen Kindergarten gegangen, ich bin in eine Schule gegangen, mir sind diese Dinge im Elternhaus, in der Schule, im Kindergarten überall beigebracht. Ja, aber du bist eine andere Generation. Wir sind wir sind ja so gut wie die gleiche Generation. Das war halt anders in der Zeit. Ja. Hoffen wir, dass zumindest als Anstoß aus einer solchen schlimmen Tat so ein Nachdenken in der Gesellschaft passiert. Ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch, ob das so ist. Nicht, dass wir in 3-4 Wochen ist die Sache schon wieder vergessen. Ja, in München war es ja auch so. Da waren ja erst vor wenigen Monaten diese Umbauanschläge. Ja, genau. Ja, das ist schon eine Weile her, ne, glaube ich. Ja. Also, ich habe das sehr zur Kenntnis genommen, wie ergriffen du bist und wie es dir zu Herzen gegangen ist. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so, die das verfolgt haben. Ja, ich meine, ich bin heute nach München gefahren in die S-Bahn und ansonsten unterhalten sich immer die Leute und es war halt mucksmäuschenstill, also totenstill. Und ich glaube, an denen sieht man auch, dass die Leute betroffen sind. Weißt du, was sind das für Zustände in unserem Land? Das will ich hier noch zum Schluss sagen. Ich weiß nicht, wie es in München ist, aber ist es in Köln so? Ich lebe hier in Köln. Ich weiß, dass es in Berlin so ist, dass man in bestimmte Viertel nachts oder zu sehr später Stunde sich nicht wagen sollte, alleine U-Bahn zu fahren oder alleine Straßenbahn zu fahren oder auch alleine auf der Straße rumzugehen. Das sind Zustände, die eigentlich nicht sein dürfen in unserem Land. Ja, ich meine, ich sehe es bei uns selber. Wie gesagt, ich wohne von München ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Mhm. Bei uns ist jeden Freitag auf Nacht, kann man sagen, im Bereich vom S-Bahnhof Partyzone. Mhm. Und die Jugendlichen geben sich die Kante bis zum Exodus. Da schaut es hinterher aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Mhm. Weder von Seiten des Bürgermeisters noch von Seiten der Polizei wird da einmal durchgegriffen, dass man den Herrschaften eine klare Linie aufzeigt. Mhm. Was willst du machen? So, ich fasse deinen Anruf als Meinungsbekundung auf und auch als Ausdruck deiner Betroffenheit. Und ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, Willi. Wünsche dir alles Gute, schöne Grüße nach Gen Süden, nach München. Alles klar. Auf Wiederhören. Dank. Tschüss. Wiederhören. 0800 220 5050. Heute Nacht eine offene und freie Themennacht, wie ihr schon gemerkt habt. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema ganz schlicht und einfach Wasser. Ich möchte mich gerne mit euch über Wasser unterhalten. Habt ihr schon mal dramatische Erlebnisse mit Wasser gehabt? Also Stichwort Hochwasser oder Unfälle im Wasser oder durch Wasser? Oder ist euch mit bzw. im Wasser schon mal etwas Besonderes passiert? Zum Beispiel am Strand, im Schwimmbad oder am See? Das ist unser Thema morgen, Wasser. Alles rund um das Thema Wasser. Wer gerne sich äußern möchte morgen, ab 0 Uhr wie immer sind die Leitungen geschaltet. Da könnt ihr anrufen 0800 220 5050 oder ihr mailt uns rund um die Uhr domian@wdr.de. Thema Wasser. Heute Thema offen und dazu herzlich willkommen Andreas, 23. Ja, hallo. Andreas, guten Morgen. Was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's im Prinzip darum, dass ich jetzt vor kurzem Papa geworden bin. Gratulation. Danke sehr. Ja. Und die Euphorie, die am Anfang da war, die schwappt jetzt über in Zukunftsängste in Bezug darauf, meinem Verhalten meinem Sohn gegenüber. Oh, wie alt ist der Sohn? Anderthalb Monate alt. Am 6.8. ist er zur Welt gekommen. So, am Anfang Freude und Euphorie, der Kleine ist da, alles gesund und super. Und jetzt hast du Angst vor dir selbst quasi? Ja, so kann man das ungefähr ausdrücken. Warum? Was? Ja, die Vorgeschichte dazu, mein Erzeuger, also Vater kann ich dazu nicht mehr sagen, Erzeuger, der hat oder ist Alkoholiker. Mhm. Und hat mich bis zu meinem 9. Lebensjahr, ab meinem 2. Lebensjahr, so ziemlich jeden Tag zusammengeschlagen. Mhm. Und hat mich auch nur dann, also ich war nur dann da, wenn er jemanden brauchte, an dem er seinen Frust ablassen konnte. Mhm. Und diese Ignoranz mir gegenüber, da ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass sich das auf meinen Nachwuchs auch widerspiegelt, weil ich im Moment einen gewaltigen Egoismus an den Tag lege, was das angeht. Erzähl mal, sag mal ein bisschen genauer. Ja, zum Beispiel, wenn er anfängt zu schreien, weil er Bauchweh hat oder Windel voll ist oder was auch immer, dann dauert das keine 10 Minuten und dann habe ich den Kanal voll und dann muss ich auch den Raum verlassen, weil ich sonst schlechte Laune kriege. Oder zum Beispiel... Was heißt schlechte Laune? Ertappst du dich dabei, dass du fast schon auf den kleinen Wurm aggressiv bist? Aggressiv nicht, aber mich stört das einfach. Das ist ungefähr so, das Gefühl kann man beschreiben, als wenn man sich mit jemandem unterhält, mit dem man sich nicht unterhalten will. Mhm. Also dieser Störfaktor. Ja, so. Ja. Mhm. Und das ist ganz extrem oder ja, was das im Moment das größte Problem ist, dass ich dann wirklich es genieße, wenn ich nicht zu Hause bin. Mhm. So, ich nehme mir dann einfach die Zeit und fahre zum Fußball oder besuche Freunde, was ich auch, also das hat sich von jetzt auf gleich geändert. Ich weiß auch nicht genau, wann das war. Aber in der Schwangerschaft war ich immer zu Hause, habe mich immer um meine Frau gekümmert, zum Beispiel. Wenn der Kleine denn ruhig ist und alles so in Ordnung ist, hast du denn dann ein inniges und intensives Gefühl zu ihm? Ja, das schon. Dann kannst du ihn auf den Arm nehmen, streicheln und dann ist alles okay. Genau, dann, also im überwiegend liegt er dann bei mir auf der Brust und ich gämpel dann mit ihm rum und alles wunderbar. Ja. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Ich weiß aus meinem Bekanntenkreis von vielen Jungs, die zum ersten Mal Papa geworden sind, da habe ich so, da hat man, wenn man ganz ehrlich gesprochen hat, irgendwann hörte ich dann so ähnliche Sachen wie von dir, dass sie sagten, Mensch, ich bin richtig erschrocken über mich selbst, weil mir das tierisch auf die Nerven geht. Ich habe keinen Bock, die Schreierei mehr anzuhören. Und ich will mal durchschlafen und ich bin froh, wenn ich aus dem Haus bin. Das habe ich schon so im privaten Kreis öfter gehört. Am Anfang, bis man sich dann so arrangiert hatte mit der Situation. Ich weiß allerdings nicht, jetzt in deinem Fall, vor allen Dingen mit der Hintergrundgeschichte, ob das vielleicht doch eine Nummer krasser schon ist und ernstzunehmender. Ja, das ist ja das, was ich befürchte. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn du dich jetzt auch schon da mit diesem Thema so bei mir meldest und das selbst formulierst, nehme ich das auch schon sehr ernst. Hast du mit deiner Freundin oder Frau darüber gesprochen? Naja, wir hatten jetzt letzte Woche gerade einen heftigen Streit, weil das Thema da aufkam, dass ich halt immer nur weg bin. Mhm. Und dass sie sich alleingelassen fühlt. Und naja, da hatten wir erst war es eine Diskussion, dann hatten wir einen Streit. Jetzt haben wir versucht, uns zu arrangieren, aber ich denke mal, dass sie mich da noch einige Male mehr erwischen wird, weil ich das selber auch erst dann bemerke, wenn schon wieder zu spät ist. Also in dir brodelt's, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Du sagst du bist so körperlich misshandelt worden durch gewalttätige Sachen. Im Alter von 2 bis 9. Ja. Fast täglich. Wie hat deine Mutter sich denn damals verhalten? Naja, also wie wir das Thema dann, so wie ich dann 16 war oder 14, wie ich dann soweit war, dass ich das dann mal ansprechen konnte. Also meine Mutter hat sich getrennt, da, oder meine Eltern haben sich getrennt, da war ich dann kurz vor Anfang meines 10. Lebensjahres. Also die beiden waren zusammen während der Zeit, als dein Vater dich so misshandelt hat? Genau, die waren ja verheiratet. Hat die daneben gestanden? Nee, das nicht unbedingt, aber sie konnte es auch nicht verhindern, sagte sie. Mhm. Also das Gespräch, was wir damals hatten, endete dann so, also es hat der Beziehung zu meiner Mutter nicht wirklich förderlich beigetragen, weil Wie hat sie sich denn versucht zu erklären, dass sie nichts getan hat? Ja, das Übliche halt. Ne? Sie hat ihn über alles geliebt und er hat sich immer entschuldigt und Besserungen versprochen und die hat er halt dran geglaubt. Ne? Ach, das war die Erklärung. Ja. Ich habe ihn über alles geliebt und gucke zu, wie mein kleiner Junge 7 Jahre brutal geschlagen wird. So ungefähr, das habe ich mir dann später auch gedacht. Ja. Das ist heftig. Ich dachte jetzt, du hättest zu mir gesagt, sie hatte auch Angst, dass sie auch geschlagen wird. Nee. Das nicht? Nein. Hattest du Geschwister noch? Ja, ich bin der Mittlere und ich habe eine große Schwester und eine kleine Schwester. Haben die anderen das auch so mitgemacht? Die Größere zumindest? Also das war das, was ich vorhin angefangen hatte zu erzählen. Das war der entscheidende Satz im Ende des Gesprächs über das Thema mit meiner Mutter. Mhm. Da sagte sie nämlich, ja, da habe ich dann gefragt, was war denn jetzt der Trennungsgrund, wenn das 9 Jahre lang gehalten hat? Mhm. Und da sagte sie, ja, als er dann deine große Schwester das erste Mal angegangen ist, da habe ich dann gleich einen Schlussstrich gezogen. Und das war dann so, es hat so einen kleinen Knacks hinterlassen bei mir. Die große Schwester, wie viel älter ist die? Ja, Moment, jetzt muss ich eben ein bisschen, 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Als er die zum ersten Mal angegangen ist? Ja, richtig. Dann ist er die später angegangen als dich? Ja, die hat er vorher nie angefasst. Mhm. Meine große Schwester hatte das irgendwann raus. Mhm. Man kann ich ihr nicht vorwerfen, sie war ein Kind. Also wenn ihr was kaputt gegangen ist, hat sie gesagt, ich war das und ich habe dann dafür die Schläge gekriegt. Also ist das Verhältnis zu der Mutter aufgrund dieser Erklärung eigentlich auch kaputt, kann man das so sagen? Ja, nicht wirklich, weil meine Mutter sitzt jetzt seit der Trennung, hat sie MS oder durch die Trennung, durch den Stress, hat sie MS bekommen und sitzt jetzt seit gut 12 Jahren im Rollstuhl. Mhm. Und ich sehe mich dann mehr so als, ja, ich sehe das mehr als meine Pflicht an, sie zu unterstützen, so gut ich kann. Verstehe, sehr ehrenwert. Sehr ehrenwert. Ja, erst hatte ich Schwierigkeiten nach dem Gespräch. Das glaube ich. Das Ganze so zu halten, aber dann habe ich mir so gedacht, sie hat ja genug getan, sie hat mich ja groß gekriegt. Mhm. Und Andreas, jetzt bin ich dran. Wenn du jetzt diese Bedenken deinem Kind gegenüber hast, hast du sonst in den letzten Jahren so anderen Jungs, anderen Männern gegenüber, bist du da schon mal gewalttätig? Ich war so gut wie mein ganzes Leben lang aggressiv, ja. Das heißt, es gab immer wieder Schlägereien? Ja, das hat schon in der Grundschule angefangen. Ich habe selbst meinen Grundschullehrer mit Stühlen beworfen und also und das völlig geht, unkontrolliert. Und das geht bis heute so? Nein, mittlerweile habe ich einen gewaltigen Schub gemacht. Ich habe dann mit 10 Jahren hat meine Mutter mich zum Kampfsport geschickt. Mhm. Habe ich Karate gemacht, der wurde mir das dann beigebracht. Und gut, dann war es dann erst war man immer der große Max in der Disco, wenn man sowas konnte. Und dann hat man sich auch jedes Wochenende geprügelt. Mhm. Dann hatte ich 2 Anzeigen wegen Körperverletzung. Und dann kam der entscheidende Tag, da hatte ich nämlich meinen 18. Geburtstag, da kam dann der Autoführerschein. Mhm. Und seit dem Tag trinke ich auch keinen Alkohol mehr und seit dem Tag bin ich auch ein völlig anderer Mensch. Ah, das ist gut. Gute Entscheidung. Klare Linie, ne? Ja, richtig, das ist ja das. Und normalerweise weiß ich ganz genau, was ich will und was ich zu machen habe und so. Das heißt, seit dem 18. Lebensjahr bist du auch nicht mehr gewalttätig geworden? Richtig, genau. Mhm. Nur wenn ich muss, weil, was heißt, wenn ich muss? Also als Nebenjob mache ich Sicherheitsdienst. Mhm. So. Ja gut, das ist dann, wenn du da irgendwie eingreifen musst, ist das Job. Richtig, genau. Bedingt, aber ja. dann ist das auch nur so, dass das nur so weit geht, wie es muss und nicht irgendwie, dass ich jemanden mutwillig verletzen will. Ich will dir mal sagen, also zunächst mal finde ich deine Entwicklung schon beachtlich. Du hast ziemlich heftige und schlimme Sachen erlebt in deiner Kindheit, die man sich gar nicht ausmalen kann, wie die auf ein Kind wirken. So. Und deine Mutter hat zugeguckt. Du hast deine Mutter vergeben und kümmerst dich jetzt um deine kranke Mutter. Hut ab. Du weißt um dein eigenes Potenzial, das in dir steckt und hast für dich die Notbremse gezogen und sagst, ab dem 18. Lebensjahr trinke ich keinen Alkohol mehr und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Das verdient Respekt, finde ich. Das finde ich schon mal eine tolle Sache. War auch nicht einfach. Ja, das glaube ich. Das sind schon innere Kämpfe, die du hast ausstehen müssen. Richtig. So, jetzt sage ich dir, wenn du jetzt da wirklich ernsthafte Bedenken hast mit dem Kleinen, würde ich dir wirklich sehr raten, für eine Weile mal, das muss keine große Therapie sein, aber für eine Weile mal in eine Beratung zu gehen. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Gibt es sehr gezielte Maßnahmen und sehr gute Sachen, wie ich das gehört habe. Was man da genau machen kann, da würde ich dich gerne mit meiner Psychologin in Kontakt bringen. Die könnte dir das genau erklären, wo man das macht, wie man das macht, in deiner Umgebung und so. Ja, das wäre super. Ist zumindest ein Versuch und ein Versuch auf jeden Fall wert. Ja, auf jeden Fall. Ich will ja auch nicht, dass ich mir irgendwann mal was vorzuwerfen habe. Ja, eben, genau. Darum geht's. Andreas, dann machen wir es so. Dann legst du auf, du wirst angerufen von Sabine, die ist heute Nacht hier meine Psychologin im Team. Und die erklärt dir, was du tun könntest. Wunderbar. Sehr gut. Ich wünsche dir, dass alles gut läuft und dir und deiner jungen Familie alles Gute. Ja, danke dir. Auf Wiederhören, tschüss. Auch weiter so, bis dann. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns hier ganz direkt und ganz heiß erreichen könnt, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Margret, 59. Ja, hallo, Domian. Hallo, Margret. Dein Thema. Ja, ich bin verliebt. Hab mich nochmal gewagt, derartige Gefühle zu entwickeln. Das große Abenteuer der Liebe, sich hineinzustürzen. Ja, und zwar habe ich einige negative Erfahrungen. Ich habe 2 Ehen hinter mir. Ja. Wie lange haben die jeweils gehalten? Ich muss dazu sagen, ich habe mit 15 meinen ersten Freund kennengelernt. Den habe ich, die Beziehung ging einschließlich Ehe über 10 Jahre. Mhm. Dann habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt, war mit ihm 29 Jahre zusammen und die Ehe ist jetzt vor 3 Jahren zerbrochen. 29 Jahre? 29 Jahre. War das eine gute Ehe? Nein, eben nicht. Die ganze Zeit nicht? Eigentlich nicht, nein. Mhm. Ich bin eigentlich sehr schnell schon darauf gekommen, dass das eine Fehlentscheidung war. Mhm. Aber da war ich schon schwanger und ich fühlte mich verantwortlich für meine neue Familie, für meine neue Situation. Und ich kannte ja auch sehr viele positive Seiten an meinem Mann. Ja. Und ich habe immer wieder gehofft, dass diese Ehe eines Tages eine ganz positive Wendung haben könnte. Nur diese Wendung gab es nie? Die gab es immer wieder nur über ganz kurze Strecken. Ah ja. Was war denn das Problematischste an diesem Mann in dieser Ehe? Dass er sehr egoistisch war. Er hat mir zum Beispiel auch vorgeworfen, dass ich ihn zu dem Sohn erpresst habe. Dass du was? Ich hätte ihn zu dem Sohn erpresst. Aha. Und also ihr habt ein gemeinsames Kind? Wir haben ein gemeinsames Kind. Eigentlich hätte ich gerne eine größere Familie gehabt. Also er wollte das Kind gar nicht und hat dir unterschoben, du... Nein, es war schon so, er kannte mich nur ganz kurz und wollte mich aber unbedingt schon schnell heiraten. Mhm. Und da ich damals schon im Beruf war, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht eine Familie oder eine Ehe als Versorgungsinstitution. Mhm. Ich kann mich selbst versorgen. Ja. Wenn ich heirate, dann mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich mit dem Mann, den ich liebe, mal ein Kind oder Kinder haben werde. Ja, ja. Und das hat er eben halt so hingenommen. Und dann haben wir letztendlich, er hat mir dann einen Antrag gemacht, wir haben dann auch geheiratet. Mhm. Und ich war dann auch eigentlich sehr schnell schwanger. Ja, und dann kam es hinterher zu diesen üblen Unterstellungen der Erpressung. Ja, immer wieder. Auch kümmere dich um dein Hobby, schob den Kleinen weg. Hat er das Kind auch geschlagen? Nein. Hat er dich geschlagen? Mann? Nein, nee. Nein, auch nicht. Aber er war ein Egoist und das extrem ist... Extrem egozentrisch und vor allen Dingen, er konnte sich sehr gut verstellen, auch anderen gegenüber. Also nach außen der tolle Mann, der tolle Ehemann und nach innen ja die Kehrseite. Ja, der tolle Ehemann war insofern schon nicht, als er uns beide immer alles alleine tun ließ. Ja. Also gemeinsame Unternehmungen gab es ganz selten. So, jetzt lass uns mal über die Jetztzeit reden. Ich höre schon, dass das da ist viel... Es waren sehr viele Verletzungen. Ja, viel Leid auch, viel seelisches Leid passiert. Ja, was, genau. Was du hast aushalten müssen. Ich habe versucht, das zu kompensieren. Ich will mich da gar nicht als Opfer darstellen. Ich bin dumm genug gewesen, das einfach mitzumachen. Ja, du hättest eher gehen müssen. Ja. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, ich dachte auch immer besser in der Familie als irgendwie nur alleinerziehend oder wie auch immer. So, von dem bist du jetzt, was hast du gerade gesagt, seit 3 Jahren getrennt? Ja, wir sind seit 3 Jahren getrennt, seit gut fast 2 Jahren geschieden, genau. So, und jetzt ist das Wunder passiert, dass du dich wieder verliebt hast. Ja, ich hatte zwischendurch zwar auch schon jemanden kennengelernt, der mir geholfen hat, über diese erste Zeit hinwegzukommen, aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass es besser war, sich zu trennen. Dann habe ich, ich war total in einem Loch, als sich dann mein erwachsener Sohn wie ein großer Freund gebärdete und mir geraten hat, es hat keinen Sinn, wenn du dich so zurückziehst, bist du auch zu schade zu. Er sah, dass ich gelitten habe irgendwie unter dem Alleinsein. Und er mit seiner Freundin gemeinsam haben mich dann mit dem PC vertraut gemacht. Und ich habe dann über Internet Kontakte geknüpft aus so einem Bekanntenbuch. Und offensichtlich jetzt erfolgreich. Ja, ich hatte mehrere Kontakte und der eine Kontakt ist eben halt so, dass ich mich letztlich in diesen Mann auch verliebt habe. Und du hast jetzt mit dem eine Beziehung, eine Affäre? Nein. Ich habe eine Freundschaft. Aber du hast ihn schon getroffen? Ja. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon? Ach, das läuft noch gar nicht so lange. Die ersten Kontakte, die liegen zwar schon eine ganze Weile zurück, aber ich habe das beiseite gestellt, weil es einfach zu weit für mich entfernt war. Also ungefähr, sag mal, damit ich es einschätzen kann. Ein paar Monate, oder? Ja. Ein paar Monate. Ja. Aber nun habt ihr euch ein paar Mal gesehen? Einmal. Einmal erst? Einmal. Wie weit entfernt wohnt er denn von dir? Gut 400 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich weit. Ja. Ansonsten telefoniert ihr oft? Wir telefonieren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Ja. Wir mailen. Jetzt frage ich mich, wenn du sagst, ich habe mich verliebt in den. Ja. Der sich in dich auch? Das weiß ich nicht. Ach so. Das weiß ich nicht. Ich wundere mich nämlich über diese Zurückhaltung. Warum ja, also dadurch, dass ich eben halt viele Verletzungen erlebt habe, bin ich sehr vorsichtig geworden. Ich habe auch gelernt, ich habe damals eine Psychotherapie gemacht nach meiner Scheidung oder nach meiner Trennung, wo man mir klar gemacht hat, dass ich einmal anfangen sollte, auch mich selbst zu lieben, nicht nur andere. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Und jetzt habe ich natürlich auch wieder Angst, oder vielleicht auch eine berechtigte Befürchtung, dass ich mich wieder zu sehr in irgendwas hineinsteigere, dass ich vielleicht eigene Gedanken und Gefühle auf jemanden projiziere und ihm damit auch Unrecht tue. Wie alt ist der Mann? Der ist ein Jahr jünger als ich. Das heißt, er ist 58. Genau. Ist der Mann auch solo und Single? Ja, ja. In gewisser Weise ja. Er ist Witwer. Ach, er ist Witwer. Wie lange ist seine Frau? Eben, das war auch eine Frage, die ich ihm nach einigen Gesprächen gestellt habe, weil ich merkte, dass er immer wieder sehr melancholisch reagierte, sehr traurig wirkte. Wie lange ist er? Erst 9 Monate her. Ach, erst 9 Monate her. Aber immerhin ist er auf den Kontakt zu dir oder mit dir eingegangen. Er hat sich ja auch auf dieses Forum gegeben. Genau, ganz genau. Aber wie er mir jetzt sagte, war es auch für ihn wie eine Art Test, inwieweit er bereit ist, sich wieder zu öffnen. Und er will nicht mit mir spielen. Hat er denn dann zu dir gesagt, wie weit er sich geöffnet hat innerlich schon? Ja, er hat mir zum Beispiel gesagt, dass er mir Dinge sagen kann, die er in seiner engsten Umgebung, seinen Freunden, zum Teil nicht mal sagt. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ja. Jetzt frage ich mich nur, warum ihr euch nicht öfter seht. Ja, weil er irgendwie da noch nicht frei ist. Denn die 400 Kilometer können es ja nicht sein, oder? Vielleicht wohl, auch. Wie steht er denn finanziell da? Ich glaube, ganz gut. Okay, dann kann er fahren. Ich will das gar nicht wissen, hast du? Ja, nee, das geht mir nur darum, ob er aus finanziellen Gründen nicht Das ist, nee, wir haben uns ja auf halber Strecke getroffen. Wir wollten ja fair sein. Ach so, ho. Ja. Mensch, Margret. Aber der ist ein netter Typ. Ja, ein sagenhaft netter Typ. Und ihr versteht euch so beim Telefonieren toll. Ja, ich habe jetzt nur in der letzten Zeit den Eindruck, wenn ich länger mit ihm rede oder wo ich ihm begegnet bin, da habe ich ihn richtig aus der Reserve locken können. dann kriege ich den auch wieder zum Lachen. Ja. Ist ganz munter und auch redselig. Ist irgendwie warmherzig, das merke ich schon. Ich merke auch, dass er mich mag. So, weißt du, was ich spontan denke? Mhm. Ich denke spontan, ich verstehe deine Vorsicht und auch deine Bedenken, aber ich finde, du musst etwas forscher an die Sache rangehen. Habe ich schon versucht, Domian. Ich habe ja ihm auch einen Brief geschrieben, ja. In dem ich wirklich den Schritt nach vorne gewagt habe. Denn ich bin ja auch erst einmal aus meinem, wie soll man sagen, Versteck heraus. Ich habe ihm also geschrieben, wenn er wirklich der Mensch ist, der mir da begegnet ist, ja. den ich in diesen vielen Gesprächen und Texten auf ja. Mails und so weiter kennengelernt habe. Wenn er der ist, dann möchte ich ihn näher kennenlernen. Mhm. Noch näher kennenlernen. Und dann hat er da länger drüber nachdenken müssen und ist schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass er mir schon sehr vieles gesagt und offenbart hat, aber dass er einfach noch Zeit braucht. Gut, das ist ja auch verständlich, wenn die Trauer... Das genau, ist, es zeigt mir ja auch, dass er im Grunde genommen zu ganz tiefen Gefühlen in der Lage ist. Genau. Nein, also was ich mit Forscher meinte, war gar nicht, dass man jetzt endlos darüber redet und über seine Gefühle, sondern sieh doch zu und forciere das doch, dass ihr euch einfach nur öfter seht. Ich glaube... Das hab ich ja auch nochmal angeschrieben. Er hat ja von sich aus, und das war für mich sowas von erstaunlich, wir haben uns in einem Hotel einquartiert, natürlich Einzelzimmer ist logisch, und haben dann einfach nur die Zeit genutzt zu sehr vielen intensiven Gesprächen. Und an dem Folgetag haben wir dann auch noch miteinander geredet, ja. bis Mittag etwa, und auf dem Weg zum Parkplatz meinte er noch, er danke dafür, dass ich es ihm so leicht gemacht habe, den Kontakt zu knüpfen. Und er fand das so toll, wenn er ehrlich sein würde, dann fände er es klasse, wenn wir uns dann nochmal treffen würden und dann über mehrere Tage. Ja, dann mach das doch. Ja, daraufhin habe ich ihn ja angesprochen. Und das war ihm jetzt doch noch ein bisschen zu früh. Naja, mehrere Tage müssen es ja vielleicht nicht sein. Ich finde, dass du einfach vorschlagen sollst, dann besuchst du ihn mal in seiner Stadt, dann besucht er dich mal in deiner Stadt. Dass einfach ein bisschen mehr Butter bei die Fische kommt. Ja, es ist so. Das klingt mir so sehr viel. Das kann ich nicht machen. Ich kann ihn nicht in seiner Stadt besuchen, weil er hatte schon mal eine Stalkerin am Hals. Naja, okay, dann trefft euch halt irgendwo in der Mitte. Es geht mir nur darum, dass ihr öfter real zusammen seid. Mhm. Weil sonst, man kann Sachen auch verquatschen, weißt du? Dass man endlos über die Gefühle redet und redet und redet. Nee, das, rede ich gar nicht mehr drüber. Letztendlich ist wichtig. Das ist ja das Komische, er braucht ja auch die Nähe. Er kann anrufen. Und er kann mir sagen, was er im Detail, manchmal muss ich drüber schmunzeln. Also ich würde das wirklich so machen an der Stelle. Das ist freundlich, ohne Druck und so. Nochmal Vorschlag, dass man sich wo auch immer auf halber Strecke oder was auch immer, nicht in ein paar Tage, aber dass ihr einmal kontinuierlich euch immer und immer wieder trefft. Das fände ich gut. Mhm. So, und wenn das jetzt ein paar Mal passiert ist, dann unterhalten wir beide uns nochmal. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja, mach mal. Weil dann fände ich interessant, wenn du mir dann erzählst, wie sich das weiterentwickelt hat. So ist mir das noch ein bisschen theoretisch. Ja. Also, das muss ja... Mal gucken, ob ich den Mut nochmal habe, denn er hat 2 Tage gebraucht, mir auf den einen Brief zu antworten. Ja, mach es einfach. Ich glaube, da hast du erstmal einen guten Fisch im Netz, mal salopp gesagt. Und da lohnt sich das auch ein bisschen zu investieren. Ja, ich wäre ja auch bereit zu warten, nur weiß ich nicht, worauf dann, ne? Ja. Also... Ein nächstes Treffen muss stattfinden, Margit. Ja, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich. Viel danke Glück. Dir. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und weiter geht es mit Frank. Und Frank ist 33. Hallo, Frank. Hallo, Domian. Frank, schön, dass du da bist. Schön. Danke, dass ich auf Sendung bin. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich wollte nur mal ganz kurz fragen wegen dem Andreas. Darf ich dem mal was ausrichten? Ja, den zweiten Anrufer, ja. Ja, es geht darum, er muss sich besser um die Kinder kümmern, also beziehungsweise um sein Kind. Ich habe das Gleiche mitgemacht am Anfang und also... Also du hattest am Anfang auch ein bisschen so Aggressionen und warst genervt und sowas. Mhm. Ja, und ich habe meine Frau immer nachts wach gemacht, anstatt mich selber um meine Tochter zu kümmern. Ja. Und es ist halt schwer, wenn man sowas durchgemacht hat und verprügelt wurde von den Eltern. Also ich habe das Gleiche mitgemacht. Also achso, du hast auch so eine Vergangenheit hast du auch hinter dir. Genau. Ah ja. Und er soll den Kopf nicht hängen lassen, bitte nicht an die Kinder auslassen. alles geben für die Kinder. Ja, ja, ich glaube, da ist er auch ganz unserer Meinung, dass er das so macht. Wie lange hast du? Der Beratungsstelle war auch gut, also hat er ihm einen guten Tipp gegeben. Wie lange hast du gebraucht, bis du so, ich sag mal, ein normales Verhältnis dann gefunden hast zu den Kindern oder zu dem Kind? Jetzt kommen wir zu dem Thema, also zu mir. Das Problem war gewesen, da ich damals kurzfristig nach der Geburt meiner Tochter in Haft gekommen bin. Für 14 Monate. Warum? Ja, ich hatte ein bisschen Mist gebaut halt. Ja, ist mir klar, aber was für Mist? Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung. Naja, und da war ich 14 Monate in Haft. Ja. Und habe von meiner Tochter so gut wie nichts mitbekommen. Die erste Entwicklungsphase hast du nicht mitgekriegt? Nein, wie sie laufen gelernt hat, nicht. Ja. Gar nicht. Ich habe sie auch kaum gesehen im Gefängnis, weil ich das nicht wollte. Na, und war halt schwer. Deswegen, also ich habe jetzt bis jetzt noch nicht die Bindung zu meiner Tochter so, wie sie sein sollte. Aber wann hattest du, wenn du nicht da warst, wann hattest du denn dann diese auch etwas aggressiven Gefühle deinem Kind gegenüber? Ja, am Anfang, als ich aus dem Gefängnis gekommen bin. Ach so. Da war sie ja schon älter. Naja. Da war ja nicht mehr so viel mit nächtlicher Schreierei, ne, und so. Nicht mehr ganz so, aber ich habe halt meine Frau dann vorgeschickt. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du ein gutes Verhältnis zu dem Kind hattest? Also, gutes Jahr. Ein gutes Jahr? Mhm. Wie hast du das geschafft? Ich sag mal so, meine Tochter ist behindert. Die hat das Willy-Prader-Syndrom. Was ist das? Das ist Kleinwüchsigkeit und vom Geistigen, also ein bisschen zurück. Also, die ist jetzt 5 Jahre geworden. Im August und ist halt auf dem Stand von einer 3,5-Jährigen. Ja. Meine Frage war gewesen, wie hast du das geschafft, dass du dann ein gutes Verhältnis hinbekommen hast zu dem Kind? Also, wie soll ich sagen, ich habe jetzt noch einen Sohn bekommen, der ist jetzt gerade 1 Jahr alt. Und dadurch, also wie die miteinander kommunizieren, also wenn ich das so sehe, und durch meine Frau halt, die hat mir viel Kraft gegeben, dass ich jetzt auch mit meiner Tochter eine bessere Beziehung führen kann. Ach so, erst durch das zweite Kind kannst du mit der Tochter eine bessere Beziehung führen. Ja, hört sich zwar komisch an, aber... Aber da ist ja viel Zeit dazwischen noch gewesen, bis der Kleine kam. Ne, wenn ich das gerechnet habe, war da schon eine ganze Zeit, wo du aus dem Gefängnis zu Hause warst, mit der Tochter beschäftigt warst und da war noch kein Sohn. Ja, bei mir war das Problem damals gewesen mit meiner Tochter, ich wollte die Krankheit nicht anerkennen. Ah ja. Das heißt, deshalb war auch so eine Antipathie oder so ein Gebremstsein zumindest da. Ja, ganz genau. Na gut, dann kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema. Also, es geht um meine Frau, die ich kennengelernt habe vor 7 Jahren. Die mir auch sehr viel Halt gegeben hat während der Haftzeit. Ja. Die ist, und das ist auch die Mutter von beiden Kindern. Genau. Ja. Und über die wolltest du auch reden? Ja, ganz genau. Ich wollte ihr auch auf jeden Fall danken, dass sie immer zu mir gehalten hat. Auch heute noch. Wichtige Stütze jetzt, für dein Leben. Genau, obwohl ich jetzt wieder 6 Wochen im Knast bin, auf Deutsch gesagt. Warum? Weil das war ein Problem mit dem Jugendamt. Und deshalb bist du jetzt 6 Wochen im Knast. Rufst du jetzt aus dem Knast an? Ich rufe jetzt aus dem Knast an, ja. Wir haben ja eine Telefonzelle und so. Und du bist 6 Wochen im Knast, weil du Ärger mit dem Jugendamt hattest? Was ist denn da passiert? Ja, das Problem war gewesen, dass die vom Jugendamt rausgekommen sind, weil meine Tochter halt behindert ist, beziehungsweise auch lauter schreit. Da kam das Jugendamt, unverhofft kommt oft, also waren sie mehrmals da. Dann war ja, also mein Sohn war da noch nicht geboren, das war ganz am Anfang so. Und dann war es so halt, dass die vom Jugendamt rauskamen. Ich meine Tochter, also angeblich hätte ich meine Tochter geschlagen, was ich nie tun würde. Das hast du wirklich nicht getan? Nein. Also ich bin da also noch humaner als meine Frau. Also ich kann meinen Kindern gar nichts. Also wenn meine Frau Nein sagt, sag ich ja, so ungefähr. Okay, was hast du mit dem Jugendamt gemacht? Also ich habe die Tante, also erstmal habe ich das Kind fasernackt ausgezogen. Hab denen gezeigt, ob die irgendwo blaue Flecken hätte. Hat sie aber nicht gehabt. Natürlich, weil ich sie nicht schlage und meine Frau auch nicht. Dann ging das immer so weiter. Dann haben die Hausbesuche gemacht und wollten uns da so einen Betreueraufenthalt setzen, der dann in die Wohnung kommt und schaut, wie es den Kindern geht. Okay, aber erzähl mal, wenn man sechs Wochen in den Knast kommt, da muss schon was Schlimmes vorgefallen sein. Was hast du? Ja, es war schlimm. Also ich habe die Frau genötigt. Es war so, also die hatte meine Frau angerufen. Meine Frau war dann so nervlich mit den Nerven, also so am Ende, weil sie meine Frau beleidigt hat. Was hast du mit der Frau vom Jugendamt gemacht? Also ich bin hingegangen und hatte zu ihr gesagt, sie möchte bitte meine Familie in Ruhe lassen und ich werde mir meine Tochter bestimmt nicht wegnehmen lassen, weil sie versucht haben, mir meine Tochter wegzunehmen und da habe ich zu ihr gesagt, ich würde ihr eine Kugel im Kopf schießen. Oh. Was nicht so toll war, wo ich jetzt auch eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht habe. Allerdings. Ich würde mal sagen, das war schön bescheuert, was du da gemacht hast. Ja. Jetzt bist du 6 Wochen aus deiner Familie raus. Hast du was Tolles geleistet. Echt. Und hast einen sehr schlechten Ruf da in dem Jugendamt jetzt. Ja, da muss ich noch was zu sagen. Also es ist jetzt so, wir waren auch 2-mal vor Gericht, als ich noch nicht in Haft war. Und also wir haben die Gerichtstermine beim Familienrichter gewonnen. Das Einzige, was das, also mit der Frau habe ich jetzt gar nichts mehr zu tun. Es ging nach jemand anderem über. Und er darf sich nur noch im Kindergarten erkundigen, wie es meiner Tochter geht. Frank, wie auch immer, zieh die große Lehre daraus, dass du dich auch in dieser Beziehung wirklich zusammenreißt. Denn du tust dir und vor allen Dingen deiner Familie nichts Gutes, wenn du dann den Zampano spielst und hinterher hast es jetzt. Jetzt sitzt du im Knast. Ja, klar, sicher. Und deine Kinder müssen es ausbaden, weil der Papa nicht da ist. Ne? Ja gut, ich kann ja Besuch empfangen. Ich sehe ja meine Kinder. Ja, nur gut, aber was ist denn das für ein Zustand? Ja gut, aber... Ja, ein Zustand ist das nicht. Ne? Nee, das ist kein Zustand. Das darf auch nicht wieder passieren. Verdammt nochmal, das darf nicht wieder passieren, sowas. Ich habe auch mit meiner Frau drüber geredet. Also bis jetzt hat die viel mit mir durchgemacht. Ich war auch früher Alkoholiker, habe auf der Straße gelebt. Ja, meine Frau hat mich von der Straße geholt. Ja, aber die Frau wird auch bald die Faxen dicke haben, wenn du immer wieder sowas machst. Naja, also es wird auch nicht mehr vorkommen. Also, so, ich habe es mir geschworen. Ja, das ist ein Wort. Na, weil, wie gesagt, so, also deine ich bin 33 und da muss man endlich Klick machen. Finde ich auch. So, aber du hast mir sagen wollen im Prinzip, also auf jeden Fall, dass du deine Kinder sehr gut behandelst. Und aus Rückmeldung auf den Andreas, dass er sie gut behandeln soll. Und wenn es nicht klappt, dann soll er sich auch Hilfe bei einer Beratung suchen. So habe ich es jetzt verstanden. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich habe das Gleiche durchgemacht. Ich wurde auch verprügelt. Meine Eltern waren beide Alkoholiker, trinken heute noch. So, und Frank, soll ich auf den Kindern übertragen. Also, ja, kein Fall. Wie lange musst du jetzt noch im Knast bleiben? Noch 2 Wochen. 2 Wochen. Gut, die gehen auch rum. Und dann gehst du als geläuterter Mann da raus. Das hoffe ich. Auf jeden Fall. Alles Gute dir und deiner Familie, Frank. Ja, danke schön, Domian. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Thema morgen. Thema morgen heißt Wasser. Ich möchte mit euch über Erlebnisse sprechen, die ihr wegen Wasser oder im Wasser schon hattet. Habt ihr schon mal etwas Dramatisches erlebt im Wasser oder wegen Wasserunfälle? Wasserunfälle, Hochwasserkatastrophen, in die ihr verwickelt wart? Oder ist euch mit oder im Wasser schon mal etwas Besonderes passiert? Etwas Schräges, etwas Ausgefallenes? Am Strand, im Schwimmbad oder vielleicht auch an einem See? Das Thema morgen heißt Wasser. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer. Ab 0 Uhr sind die Leitungen da, sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50 oder natürlich auch während der ganzen Sendung zwischen 1 und 2. Oder per Mail domian@wdr.de. Rita, 45, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Rita. Um was geht's bei dir? Ah, ich bin total aufgeregt. Das macht nichts. Ja, mein Grundproblem ist, wir haben vor 5 Jahren unseren Sohn verloren. Unseren Ältesten, also wir haben dann noch 4 weitere, aber... Der älteste Junge ist gestorben. Genau. In welchem Alter? 15. Mit 15. Mhm. An was ist er gestorben? Er ist in der Schule zusammengebrochen und hatte im Nachhinein, das wussten wir vorher nicht, ein Aneurysma. Und konnte aber wiederbelebt werden von seinem Lehrer. Mhm. Und ist dann ins Krankenhaus, hat alles gut überstanden. Das heißt gut überstanden, er hat überlebt, aber er hatte zu wenig Sauerstoff bekommen. Mhm. Das merkt man ja alles dann so nach den Wochen erst. Mhm. Lag erst im Koma, dann nachher im Wachkoma. und ist aber erfolgreich operiert worden und so weiter, kam dann in die Reha-Klinik und irgendwo waren wir immer voller Hoffnung und ist aber dann nach einem halben Jahr qualvoll, ganz qualvoll, an dem Krankenhauskeim gestorben. Am Krankenhauskeim? Mhm. Hm. Und qualvoll, sagst du, ganz qualvoll. Ja, ja, er hat gelitten ohne Ende von Fieberschüben und ja, er hat richtig gekämpft ein halbes Jahr. Lag er da noch im Wachkoma? Ja, ja. Mhm. Und ja, man versucht sich das irgendwie zu erklären. Also ich denke im Nachhinein, der wollte uns vielleicht auch dieses halbe Jahr geben, um uns daran zu gewöhnen. Oder ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er sofort gestorben wäre. Er war vorher ein ganz gesunder Junge? Ach, super. Ganz normal, alles? Ja, super intelligent und hat schon mit 15 Jahren Computerkurse gegeben und sehr aufgeweckt. Und dann kam das Unglück und dann kam ein halbes Jahr Zittern und Bangen und Schock und dann das Drama. Seitdem ist irgendwie so alles aus den Fugen geraten, also die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, die ganzen Freunde, viele haben sich von uns abgekehrt und ja, und jetzt so mit der Zeit merke ich, dass das bei mir jetzt so nicht an mir spurlos vorbeigeht und man mir in den Knochen hängen bleibt. Mhm. Du hast noch 4 andere Kinder. Ja, und das ist jetzt eigentlich das Problem. Mir geht es total schlecht, versuche aber das so tagsüber zu kaschieren. Mhm. Nachts habe ich Panikattacken und Herzrasen und Todesangst. Und das kostet, glaube ich, ungeheure Kraft, wenn man den ganzen Tag über so normal sich darstellt. Ja, und stark und freundlich den Kindern gegenüber. Und wie alt sind die anderen Kinder? Die anderen sind, der Große würde jetzt 21, der andere ist 19, die sind wie Zwillinge aufgewachsen, der leidet natürlich genauso, sag ich mal. Mhm. Und dann gibt es noch 3 kleinere, die sind 13, 10 und 8. Mhm. Wie ist denn die emotionale Situation bei deinem Mann? Der leidet auch. Ich habe immer gesagt, man hat ja früher oft gehört, dass bei so einem Schicksalsschlag auch Ehen kaputt gehen oder so. Das kann ich sehr gut verstehen. Wir halten aber zusammen, aber es ist tatsächlich so, dass jeder anders trauert. Sprecht ihr über eure Gefühle? Das geht. Ja, das geht. Wir sind auch gemeinsam in der Selbsthilfegruppe gewesen oder gehören immer noch dazu. Mhm. Was ist das für eine Selbsthilfegruppe? Verwaiste Eltern. Ja. Mhm. Mhm. Das hat uns sehr gut getan. Da sind wir am Anfang sofort reingegangen. Und mein Mann war der einzige Mann. Das ist komischerweise so, dass da immer nur mit Frauen hingehen. Ja, verrückt ist das, ja. Aber dennoch hat es nicht rundherum geholfen. Bis heute. Nicht wirklich. Mhm. Also so die erste Zeit ist abgedeckt worden. Mhm. Und mein Mann, der geht zur Arbeit und hat da seine Ablenkung. Hat auch jetzt nochmal eine neue Ausbildung angefangen und immer mehr Arbeit. Ja. Der vergräbt sich in seiner Arbeit. Du hast gerade gesagt, dass sich Verwandte oder Freunde seitdem abgekehrt haben von euch. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Weil wir wahrscheinlich nicht mehr lustig sind oder nicht mehr so viele Sachen einfach so machen, einfach nur gerade aus der Lust heraus oder ich weiß es nicht. Bildet man sich ja vielleicht auch dann ein. Nee, das kann ich mir schon vorstellen. Das war gerade ein guter Satz, weil ihr nicht mehr so lustig seid. Das glaube ich, dass das schon mal viele abschreckt. Und dann will man nicht konfrontiert sein ständig mit so einer großen Trauer und mit so einem großen Schicksalsschlag. Und dann geht man. Haben euch auch nähere Leute verlassen? Nähere Freunde, von denen du sehr enttäuscht bist? Aber auch Freunde, mit denen wir früher sehr viel zusammen gemacht haben, die haben sich sehr, sehr zurückgezogen. Dann gab es allerdings auch in der Verwandtschaft sowas. Aber das hat mich weiter nicht so getroffen. Das hat mir eher gezeigt, wo wir stehen. Mm-hmm. Gibt es denn jetzt so einen kleinen Kreis oder vielleicht so 1-2 Freundinnen oder Freunde, wo du auch nach 5 Jahren noch über dieses Unglück sprechen kannst? Ja, gibt es noch. Ja, es gibt aber auch Leute, die durch diese Sache neu dazugekommen sind, muss ich natürlich fairerweise auch sagen. Mhm. Ne? Man hat ganz andere Verbindungen jetzt. Habe ich das jetzt gerade so verstanden, dass du jetzt nach diesen 5 Jahren und nach all diesen Phasen, diesen Dramen, die du durchlebt hast, auch an Trauerströmen, dass du irgendwie am Ende deiner Kräfte bist? Ja, absolut. Und da habe ich jetzt das Gefühl, ich kann jetzt nach dieser Zeit gar nicht mehr darüber reden, weil viele denken, es ist jetzt so lange her, jetzt muss aber endlich mal gut sein. Mhm. Und bei mir fängt es jetzt erst richtig an, also mit richtigen Krankheiten. Also mit körperlichen Krankheiten? Mit körperlichen Krankheiten. Was hast du? Ich bin jetzt gerade nochmal operiert worden. Ich habe ganz aktuell jetzt im Moment eine Schilddrüsenentzündung, die sehr, sehr schmerzhaft ist und ich nur mit Cortison und Schmerztabletten aushalten kann. Mhm. Und das versuche ich schon gar keinem mehr zu sagen, weil ich so den Eindruck habe, das nimmt gar keiner mehr wahr. Und die spinnt und die redet sich da rein und ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber... Ja, ich verstehe es sehr gut. Und ich verstehe aber erahne auf der anderen Seite aber auch die enorme Kraft, die du aufbringen musst, einmal dich um 4 zurückgebliebene Kinder zu kümmern. Und das ist jetzt auch mein Hauptproblem, dass ich da ein schlechtes Gewissen habe. Wenn du das nicht mehr so richtig kannst, oder? Ja, weil ich denke, ich zeige denen jetzt, dass ich am Boden bin, dass ich ziemlich am Ende bin durch den Tod unseres Ältesten. Mhm. Aber ich habe noch 4 andere Kinder, die ich natürlich ganz genauso gerne habe. Und lieb habe. Ich glaube, daran werden die Kinder auch nicht eine Sekunde zweifeln, dass du sie genauso liebst. Aber ich glaube, dass die Kinder jetzt alle in dem... Die Jüngsten sind wie alt? 13, sagst du? 8 und 10 und 13. 8, ne, okay. Aber die 3 sind zumindest schon in einem sehr passablen Alter, denen man das erklären kann, dass es dir nun auch nicht so gut mal geht und dass die Mutti nicht auch immer nur da ist und alles bewältigt. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Das mal nur so spontan mal gesagt. Sie werden nicht ansatzweise denken, dass du den verstorbenen Sohn mehr liebst als sie. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ich rede mich dann so in dieses schlechte Gewissen. Und denke, die Kindheit, die ist bei denen auch so kurz. Und die ist. Ich kann das verstehen, dass du so ein schlechtes Gewissen hast, aber so objektiv von außen gesehen ist das natürlich absolut Unsinn. Das brauchst du nicht zu haben. Und letztendlich tust du ja viel mehr für deine Kinder, wenn es dir gelingt, wieder seelisch einigermaßen, sofern man das überhaupt kann, nach so einer Katastrophe, einigermaßen ins Lot zu kommen, tust du ja viel mehr für deine Kinder, als wenn du jahrelang schauspielerst und dann irgendwann komplett zusammenkrachst. Und jetzt bist du kurz davor. Wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast, sowohl körperlich als auch seelisch. Ja. Was wäre denn für dich so mal, wenn du so für dich alleine so rumspinnst, was wäre denn vielleicht mal so ein Lichtblick für dich, was wäre, ich will nicht sagen eine Lösung, aber ein Lichtblick? Ich weiß es nicht. Also manchmal habe ich schon solche Gedanken, wo ich dann selber mit mir, wo ich überlege und denke, das muss doch bald vorbei sein. Ich muss es akzeptieren und dann kann auch wieder alles irgendwie ein bisschen schöner aussehen. Also richtig schön wird es nie mehr, aber... Nein, ich meine mit Lichtblick wär so, gibt es irgendetwas, wo du sagst, wenn das wäre, dann könnte es mir vielleicht wieder ein bisschen besser gehen. Ja, das hat vielleicht gesundheitliche Gründe. Also wenn ich würde mir wünschen, dass es mir körperlich besser geht. Warst du mal zur Kur? Ich glaube ganz einfach, Rita, dass man dir und dass du dir rundherum Gutes tun musst. Sowohl körperlich als auch seelisch, dass du auch mal aus der Familie mal eine Weile raus solltest. In einer Kur. Ich weiß nicht, was man da alles machen könnte, aber irgendwas musst du tun, um dich zu regenerieren. Um es zu tun für dich und für deine kleinen Kinder und für deine Kinder. Habe ich auch alles schon überlegt und dann denke ich, dann komme ich wieder zurück und dann ist wieder alles beim Alten. Ich muss gucken, dass ich hier so in meinem Umfeld klarkomme. Ja, aber das hast du jetzt lang genug versucht und es funktioniert ja nicht. Also muss man versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Vielleicht gibt es ja auch so psychosomatische Kuren, wo man auch speziell sich mit Menschen beschäftigt, die so ein Schicksal erlitten haben, wie du es erlitten hast. Dass du vielleicht auch mit so einem Schlüssel für deine Psyche zurückkommst. Das wäre doch ein Ziel. Ja. Jeder Mensch nimmt das absolut ernst, der das hört, was du erzählt hast. Wenn man so etwas hinter sich hat und dann noch 4 Jahre oder 5 Jahre 4 Kinder erzieht, ist man, glaube ich, am Ende. Kann man nicht mehr. Dazu kommt noch, dass die alle, oder bis auf die Kleinste jetzt nicht, aber die will nächstes Jahr auch auf diese Schule, dass die anderen alle auf die gleiche Schule gehen, wo das passiert ist. Und jeder Elternabend, jeder Elternsprechtag, der macht mich fertig, wenn ich diese Schule betrete, ja. Rita, wir müssen uns jetzt mit dir mehr Zeit lassen. Wir werden dich jetzt im Hintergrund nochmal anrufen, vom Hintergrund aus. Ja. Ich finde, dass wir dir da in irgendeiner Weise konkrete Ratschläge geben müssen. Und wir suchen auch etwas für dich raus. Super. Aber wir sind uns einig, dass etwas geschehen muss. Sonst ist die Mutter irgendwann, die Mutter Rita, so krank, dass sie sich um nichts mehr kümmern kann. Ja, die funktioniert nur. Die funktioniert ja so. Die kocht und genau, ja. Rita, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das heißt, Sabine ruft dich gleich an. Ja, vielen Dank. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Und Manuela ist hier. Manuela ist 33. Hallo Manuela. Ja, hallo Domian. Manuela, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin 10 Jahre sexuell missbraucht worden von meinem Vater. Das fing mit 6 Jahren an. Und mit 16 habe ich so eine Sendung gesehen, wie du auch machst. Mhm. Das ging erst über Radio und dann Fernseher. Und ich habe dann nachts mit 16 Jahren angerufen und um Hilfe gebeten. Und die habe ich auch bekommen und habe auch Adressen bekommen, wo ich mich hinwenden kann. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und dann habe ich meinen Vater angezeigt und er kam auch in den Knast und dadurch konnte ich meine kleine Schwester retten. Mhm. So, und dann... Also ein großer Schritt. Ja. Ja, ein sehr großer Schritt. Ja. Darf ich mal eben fragen, was das für eine Sendung damals war? Wo gab es denn sowas schon in der Zeit? Ich war damals in Bayern, ich weiß nicht genau. Da gab es schon sowas? Hm? Ja. Da gab es sowas? Mhm. Ja. Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, und dann... Ja, und dann, als ich dann von zu Hause weg war, war es dann nicht so leicht. Ich bin dann erstmal, also die ganzen Jahre Missbrauch und so musste ich erstmal aufarbeiten, ne? 10 Jahre. Und ich habe auch angefangen zu schnibbeln und so und... Mhm. Und heute bist du 33. Heute bin ich 33 und heute... habe ich das mit dem Schnippeln aufgehört. Ich kann endlich das Buch irgendwie auch wieder zumachen. Das heißt, du würdest sagen, dass es dir heute den Umständen entsprechend und in Anbetracht deiner Vergangenheit relativ gut geht? Ich krieg mein Leben gewuppt, ja. Was? Du kriegst dein Leben gewuppt? Genau. Das ist eine tolle Sache, wenn man so schlimme Sachen erlebt hat. Ja, ich wollte auch Mut machen für die Kinder, also die vielleicht zugucken oder 16-Jährige, denen dasselbe passiert ist, dass man wirklich Mut aufbringen sollte und sowas zur Anzeige bringen sollte. Mhm. Das Traurige ist, ich bin 100%ig sicher, dass uns jetzt... Jugendliche oder junge Leute zuschauen oder zuhören, die in der Situation sind. Ja, vielleicht kennt jemand oder so. Hm. Nee, Also dein Appell mit dem Hintergrund deiner eigenen Geschichte ist, auf jeden Fall rauszugehen. Auf jeden Fall anzuzeigen, genau. Auf jeden Fall rauszugehen. Mhm. Auf jeden Fall auch, also das Jugendamt war mir keine große Hilfe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die mussten sich ja um mehrere Sachen kümmern dann. Mhm. Du hast deine kleine Schwester dann quasi aus dieser Hölle da auch rausgeholt. Nee, die haben sie da nicht rausgeholt, weil mein Vater war ja weg, ne? Ach so. Genau, und meine Schwester musste zur Psychologenberatung, um zu gucken, ob bei ihr irgendwas gewesen war. Und das war es nicht. Ach so. Mhm. Also war nichts und ich... Ich bin auch stolz auf mich, dass ich meine Schwester irgendwie davor bewahren habe können. Ja, so hatte ich es dann auch verstanden am Anfang. Wie alt ist deine Schwester? Ist sie viel jünger als du? Die ist 10,5 Jahre jünger als ich. Hm. Ja. Manuela, das war ein schönes kleines Schlusswort und ein toller Appell von dir an entsprechend betroffene Menschen und ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und dass du dein Leben in der Hand hast und im Griff hast. Ja, und man darf nie aufhören zu kämpfen. Also ja. Es lohnt sich, wenn man kämpft. Das ist ein guter Satz. Schön, dass du angerufen hast und schön, dass du es hier hast sagen können. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gunnel Blendin und morgen heißt unser Thema Wasser. Habt ihr schon mal dramatische Erlebnisse mit Wasser erlebt gehabt? Hochwasserunfälle oder ist im Wasser oder am Wasser schon mal was Verrücktes, Ausgefallenes passiert? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder um 1 dann auch. Um 1 sind wir wieder da hier im Radio bei 1 live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann.